Und damit auch nochmal willkommen für alle, die sich hier das später nachhören. Ich würde anfangen mit dem Beschlussesprotokoll zur letzten Sitzung vom 2. Januar. Ich war nie dabei. Deswegen kann vielleicht kurz jemand anderes was dazu sagen, was ihr da beschlossen und umgesetzt habt. Ich würde das mal vorher kurz aufmachen. Okay, nur ein Antrag, Streichung von Mitgliedern. Andro, ist das erledigt? Jo. Damit kommen wir direkt. Oh, hi Marc. Damit sind wir heute komplett vollzählig, sehr schön. Damit kommen wir. Wir sind gerade bei Abnahme des letzten Protokolls. Ich hatte gerade nachgeguckt, Angel-Beschluss war Streichung der Mitglieder. Andro sagt, ist erledigt. Damit kommen wir direkt zur Abstimmung. Ich war nicht da, würde mich trotzdem enthalten. Robert ist bereits dafür. Bitte Andro, Moritz, Marc, Steffi. Dafür. Jo, bereits vier dafür. Abstimmung von Marc fehlt noch. Dafür. Achso, hier zu einer stimmt. Jo, damit angenommen. Und nee, Marc, jetzt hören wir dich nicht mehr. Ganz kurz am Anfang habe ich dich mal gehört. Bei dir blinkt auch nicht dieser Mund rot. Okay, während Marc noch technische Probleme hat, würde ich erstmal weitermachen. Es ist 20:57 Uhr und wir kommen zu den Berichten. Ich war bloß ein bisschen im OTS, war immer beim Freifunk und dreimal in der LGS mit dem Ergebnis, was Andro vorhin schon mal der kleineren Menge hier vorgestellt hat. Okay, machen wir mal. Wir haben keine Möglichkeit, die Fläche des Coworking Spaces zu übernehmen. Das wird ein Spielebetrieb machen. Sehr schade. Ich habe alles soweit probiert, was ging. Andro hat dann schon ein paar mögliche andere Locations rausgesucht. Kommen wir dann im Punkt Landesgeschäftsstelle nochmal dazu. Jo. Ansonsten, wobei Robert war in Brandenburg, lese ich. Dann bitte Robert. Genau, OTRS, Social Media, paar Termine an Steffi weiter kommuniziert, damit sie es in Kalender und auf Mailingliste packen kann. Und die AV in Brandenburg für die Landesliste besucht. Zwecks Kandidatenvernetzung. Sehr schön. Marc ist kurz nie da. Deswegen direkt weiter zu Andreas, oder ich lese mal vor. Zentrales Beitragskonto gemacht. Im beim Schatzmeister waren wir gewesen. O-Mails und OTS und Vorbereitungen für Schatzmeisterclub-Sitzungen. Bedeutet was, Andreas? Wir müssen wieder Geld bezahlen? Nö. Aber im Zuge der Marina wird dann am Sonntag wieder der Schatzmeisterclub sich treffen, also und da muss ich noch mal ein paar Sachen noch dafür vorbereiten. Es geht dann auch darum, die Verteilung der BaFin ist. Ich hoffe, dass bis dahin vielleicht schon das vom Bundestag da ist, kann aber erst 2 Wochen später kommen. Aber im groben Rahmen wissen wir jetzt, dass wir Einnahmen haben. Können wir jetzt abschätzen, was wir rauskriegen als Landesverbände, welche Landesverbände was einbezahlen müssen. Das trifft natürlich jetzt vor allen Dingen die nächstes Jahr Wahlkampf haben. Die dürfen recht kräftig einzahlen. Ja, und noch so ein paar andere Dinge halt dafür. Hat mich halt aber ziemlich viel Zeit gekostet. Ja, glaube ich dir gerne. Alles klar, dann danke dafür und Moritz, bitte. Ich habe OTS aufgeräumt, ich habe ein bisschen Gänsekram gemacht, Dresden wollte Mitgliederliste zum Beispiel. Und aktuell schaffe ich aber nicht allzu viel, deswegen sind auch noch ein paar To-Dos offen. Ich habe irgendwie Joblag. Alles klar, schon gelesen. Auch wenn die zu schlimm, dann lieber eine Nummer runterschalten. Und Steffi, du? Also, ich habe den Kalender aktualisiert und Termine hinzugefügt. Dann habe ich ein paar Termine auf die Mailingliste geschrieben. Und ja, der normale Kram, Wiki und Text vorbereitet und Einladungen aufgeschickt. Ja. Jo, das mit dem Termin habe ich gesehen, hast du sehr schön gemacht. Danke dafür. Und ja, Jörg, deine letzten 2 Wochen, du als letztes. Leider keine besonderen Vorkommnisse. Alles klar. Folge-Sitzung hatte ich beide mitgemacht, waren weniger berauschend, beziehungsweise bei der letzten habe ich nur das Protokoll gelesen, weil das so eine halbe Kandidaten-Folge-F-Sitzung werden sollte. Ja, gut. So, kommen wir zum Aufgabentracking. Also ich soll irgendwie den Brief ausdrucken. Muss das noch irgendjemand machen, außer ich, Andreas? Nein, du hast dich ja bei der letzten LMV gedrückt. Ah, okay, gut. Deswegen schreibe ich bei mir gleich mal noch rein. Ansonsten bei Robert ebenfalls nichts drin. Bei Marc nach wie vor eine ganze Menge. Hoffentlich dann vor allen Dingen zur Landtagswahl ein bisschen mehr. Bei Moritz aus bekannten Gründen nie viel geworden. Deswegen auch da noch eine ganze Liste. Tja, und zum Thema Stefanie und Jörg, Datenschutzerklärung und Bundes-IT. Tja, ich hoffe, ihr bekommt irgendwann OTS-Zugriff. Es sieht derzeit nicht gut aus. Dazu dann aber im geschlossenen Teil nochmal mehr, weil personenbezogene Daten. Für die Zusendung der Login-Daten braucht man einen PGP-Code. Also nee, der von Steffi ist da. Daran liegt es garantiert nicht. Nee, daran liegt es definitiv nicht. Gut, kommen wir zu Formales und Anträge. Und wir hatten noch einen offenen Umlaufbeschluss, richtig? Du hast ja abgeschlossen. Dann bist du bei abgeschlossen rein. Waren genug Stimmen vorhanden, sodass er angenommen war? Hat wohl jemand nicht ins Bett kopiert? Ja, der war ja erst am Wochenende. Steffi hat, glaube ich, das Pad eher gemacht. Hat es wahrscheinlich vergessen. Es war auch gerade mehr Rumgetrolle. Oh, du böser Troll. Gut, haben mal reinkopiert bei abgeschlossen, ging hier um die Aufstellungsversammlung Chemnitzer Umland Erzgebirgskreis 2. Damit keine offenen und wir kommen zu Anträgen für diese Woche. Und ihr habt sicherlich mitbekommen, die Bundesserver waren mehr Zeit dauern. Aktuellen Zustand läuft wohl wieder alles. Man will wohl demnächst umziehen auf die Bayern-Server. Und tja, ich habe einfach mal beantragt, dass wir einfach erstmal unser Ding vorläufig nie umziehen, weil keine Ahnung, wie es so zurzeit aussieht. Vielleicht kann Marc uns ja sagen, wie es derzeit aussieht. Also wie gesagt, die letzte Information, die ich gelesen hatte, war, Bundeswebseite soll auf Bayern-IT umziehen und es gibt wohl entweder defekte Backup-Server bei der Bundes-IT oder keine. Da gab es zumindest einen Antrag, neue zu beschaffen. Der hat nie ganz geklappt. Also zum Thema erstmal nicht umziehen. Bedenkt bitte auch, wo das aktuell liegt und dass der Typ vielleicht auch ein bisschen Probleme mit dem Geld hat, ne? Das zieht um, fertig. Das gibt auch gar keine Probleme an der Stelle. Die Probleme mit, dass das jetzt nach Bayern soll, ist ein anderes. Das würde ich an dieser Stelle auch nicht ausführen wollen, weil da gehören Internas dazu. Da treiben halt bestimmte Leute ihr eigenes Ding. Wir werden das jetzt erstmal nach Bayern umschalten, vorbehaltlich der Zustimmung des DSB, also die Bundeswebseite. Die könnte bei uns genauso gut laufen. Im Moment läuft sie ja auch da. Was wir vorhaben, ist ein Sync, und zwar wechselseitig, zwischen Bayern und dem Bund für im Prinzip alle Webseiten, alle WordPress-Auftritte, die sowohl Bayern als auch der Bund betreiben. damit wir dann durch eine einfache DNS-Umschaltung jeweils umschalten können, egal auf welcher Stelle irgendwas schief geht. Und ich bin stark dafür, dass wir unseren Webauftritt möglichst schnell auf den Burgunden umziehen, weil da, wo er jetzt liegt, bei Moritz, liegt er definitiv nicht so sicher und vor allem auch ohne Traffic-Server vorne dran, den er hätte, wenn er beim offenen Burgunden liegt. Und die Informationen, die da über die Presse oder über die Brigips rausgehen, die sind alle, naja, wenig stichhaltig, weil dort vor allem Leute sprechen, die von der Technik keine Ahnung haben und die auch die Technik nicht wirklich gefragt haben, bevor sie reden. Also ich muss dir dazu sagen, ich war auf piratenpartei.de mehrfach dieses Jahr, weil ich mehrfach Kontakt geschrieben hatte, dass das Mitgliederformular falsch verlinkt war. Das war recht häufig. Das war auch deswegen recht häufig, weil die Webseite ganz oft auf einen sehr alten Stand zurückgesprungen ist. Nicht ganz häufig, sondern einmal dauerhaft, und zwar durch einen großen Fuck-up und Ausfall am 20.12., glaube ich, der so richtig hochgekocht ist, am 23.12. Und dann haben wir erstmal bis in die erste Januarwoche gebraucht, um das aufzuräumen. Und so lange gab es tatsächlich Entstand 17.12. auf der Bundeswebseite. Und dazu möchte ich anmerken, dass das nicht ein Fehler der Bundes-IT war, sondern ein Fehler von HP. Genau. Ein Fehler in der Software der Switches, die wir dort einsetzen. Und der ist mittlerweile behoben. Die technischen Dinge, die dazu geführt haben, sind relativ kompliziert. Das konnte uns selbst HP nicht genau erklären. Das ist aber mittlerweile gegessen. Und wie gesagt, bei Moritz liegt es ganz sicher nicht sicherer als auf der Bundesinfrastruktur. Und Mitgliederformulare und so ein Kram, ja, wenn du da irgendwas hast, was auf der Bundeswebseite nicht stimmt, dann weiß nicht, wohin du das gemeldet hast. Melde es doch bitte entweder an support@itpiratenpartei.de oder support@piratenpartei.de, müsste ich gucken, wie die Adresse genau ist, oder halt direkt an mich und ich lege dann ein Ticket an. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Ich bin laut Bufo-Beschluss vom Dezember jetzt Leiter der Bundes-IT. Also Mitglied werden verlinkt derzeit auf eine Seite, nicht mehr aufs Mitgliederformular, aufs Online-Mitgliederformular, sondern jetzt auch nicht mehr auf eine tote Seite, sondern jetzt auf die alte Mitglied werden Seite, wo dann alle Mitglied werden von allen Einzellandesverbänden aufgeschlüsselt ist. Das ist ein Stand, den hatten wir im letzten Jahr auf jeden Fall nie. Und ja, keine Ahnung. Also das ist auf jeden Fall einer von drei unterschiedlichen Ständen, die ich seit 20.12. auf dieser Bundeswebseite gesehen habe. Dadurch war ich der Meinung, dass sich das relativ oft geändert hat. Und es hat sich auch relativ oft geändert. Da waren nochmal uralte Sachen verlinkt vom März letzten Jahres auf der Startseite als Direktlinks. Ja, das kann sein. Ich habe an dem Content haben Grit und X-Wolf und nachher Loki und X-Wolf rumgefummelt. Ich habe mich da nicht persönlich mit auseinandergesetzt, aber das kann ich ja nochmal weitergeben, dass die das nochmal kontrollieren. Wenn dir sowas auffällt, schreib mir einfach kurz eine Mail oder eine DM, dann gebe ich das weiter an die Leute, die da gerade dran arbeiten. Im Moment. Ja, ich wollte damit nur sagen, dass sich der Zustand der Webseite dann doch mehr als immer verändert hat. Und das heißt, ja, wie gesagt. Das kann schon sein, weil die halt Sachen sich zusammengesucht haben, das wieder hingefrickelt haben. Ich weiß nicht genau, wer da was wie gemacht hat. Im Moment ist es jedenfalls so, dass auf einer Infrastruktur in Bayern und auf der Bundesinfrastruktur derselbe Content drauf ist. Es läuft also an zwei Stellen. Per DNS erreichst du jetzt aber im Moment die Bundesinfrastruktur. Der ist aber, hat mir zumindest X-Wolf gestern Abend gesagt, 100% gleich auf beiden Seiten. Und wenn da noch ein Link auf irgendwas Altes sozusagen drin ist, dann sollte der das wissen, damit er an der Stelle das aktualisieren kann. Das heißt, wenn du da mir gerade nochmal irgendwie per DM eine URL schickst oder von mir aus hier im Mumble-Chat, dann gebe ich das weiter. Ich habe sowieso am Mittwochabend eine Telco mit ihm. Gut. Ich ziehe den Antrag hier an der Stelle trotzdem nicht zurück. Ich bin trotzdem dagegen umzuziehen, weil aus irgendeinem Grund die Sachen umgestürzt sind. Es tut mir leid, das sind sie. Da sind nur Daten verloren gegangen, zumindest vorübergehend. Ich verstehe es auch nie. Und boah, wir müssen das natürlich, können wir trotzdem umziehen. Die bisherigen Umzüge haben nie wirklich gut funktioniert. Und ich sehe halt derzeit, dass da ziemlich starke Lastansprüche auf der IT lasten. Aber wenn ihr sagt, dass der Betrieb im derzeitigen Server auch gefährdet ist, dann ja, macht, was ihr wollt. Welche Umzüge haben nicht besonders gut funktioniert? Das hätte ich jetzt gerne mal detailliert gewusst. SOE ist vorher gestorben und Dresden hat auch nie sehr gut funktioniert. Wurde mir zumindest regelmäßig vom Dresdner Vorstand zugetragen. Woran das lag, ist halt so. Wie gesagt, ich bin an der Stelle trotzdem nie dafür, das jetzt zu machen. Aber ich bin da ohne die Entscheidungskraft. Das war alles noch zu Zeiten, da hatte ich auch die Hand da nicht drauf. Jetzt könnte ich das erstens weitgehend selber machen und zweitens habe ich da jetzt die Hand drauf. Und drittens bin ich dafür verantwortlich und habe auch überall Root. Also zumindest für Sachsen. Und, ja. Außerdem muss ja, ich meine, wir haben das bei Moritz mal zwischengelagert auf seiner privaten Infrastruktur. Das kann ja jetzt auch kein Dauerzustand sein, dass wir als Landesvorstand sagen, wir lassen das jetzt bei einem Landesvorstandsmitglied auf seiner privaten Infrastruktur liegen. Ohne Backup und ohne alles. Ich kann mir dazu keine Meinung bilden. Irgendwie verstehe ich beide Seiten und enthalte mich da. In welcher Zeile sind wir eigentlich gerade? Bis 161. Sehe ich das richtig? Nur weil Michmo gerade telefoniert, sagen wir alle gar nichts mehr? Ich habe was reingeschrieben. Zeile 165. Ja, das habe ich gelesen. So ein Tonfall ist vermutlich auch nicht förderlich. Kann sein. Der in der Begründung allerdings auch nicht, weil dann kriege ich Puls. Sowas höre ich in letzter Zeit ein bisschen zu oft. Und zwar genau von den Leuten, die es eigentlich nicht wirklich wissen und auch nicht nachgefragt haben. So, sorry, Bereitschaftsanruf. Zwei hatten dagegen abgestimmt, zwei Enthaltungen, Anruf. Du bitte noch oder seid ihr schon beim nächsten? Eins hätte mich mal noch interessiert, wie kommst du auf dieses Kostending da? Deutlich höhere Kosten als bei externen Ausschreibungen. Wo hast denn das her? Also trag mich mal bitte für dagegen ein. Also, irgendwer muss für IT-Dienstleistung bezahlen. Irgendwie geht das ja nicht kostenlos wenigstens. Die Hardware muss man halt irgendwie anschaffen. Das ist halt so. Was? Hä? Sorry. Es wurde zwar schon mal darüber spekuliert, dass die Bundes-IT von Landesverbänden Kosten eventuell verlangen könnte. Aber das war über einen Diskussionsstand nie hinausgekommen. Unsere Hardware war auch nicht kaputt, also abgesehen von einem Storage-System. Und das kriegen wir jetzt neu und das ist auch im Budget so noch drin. Ich hatte gerade eben ein Telefonat mit Lothar, dass das jetzt seiner Wege geht. Aber wie kommst denn du drauf, dass es, wenn es bei Bundes-IT bleibt, irgendwie teurer sein könnte, als wenn wir das woanders hinlegen? Das ist, sorry Michmo, das ist so weit weg von allem, was irgendwo Diskussionsgegenstand ist und so weit weg von der Realität, dass ich mich echt frage, wo solche Aussagen herkommen. Das ist absoluter Nonsens. Also 10 DE-Domains, 100 GB Webspace, 50 Euro im Jahr. Ich glaube, es gibt Menschen, die zahlen schon für 10 DE-Domains mehr im Jahr. Micha, es kostet dich bei der Bundes-IT im Moment keinen Pfennig. Dafür zahlen wir als Land über den Schatzmeisterclub ja einen gewissen Anteil an dem, was der Bund dort bereitstellt. Und es macht absolut, also im Kontext der Gesamtpartei, und das war im Schatzmeisterclub seit 2 Jahren Dauerthema, macht es überhaupt gar keinen Sinn, dass irgendwelche Landesverbände irgendwelche eigenen Dinge noch betreiben, anstatt es zentral an die Bundes-IT zu geben und dann auch wenigstens ein bisschen finanziellen Beitrag zu leisten oder ihr Personal dort zur Verfügung zu stellen. Wir machen das im Moment mit Personal durch Moritz und mich. Wenn wir jetzt hier an dieser Stelle Geld ausgeben, dann ist es eigentlich genau entgegen dem, was Besprechungslage ist und vor allem frage ich mich tatsächlich, wo diese Dinge herkommen. Du merkst, ich habe gerade Puls, weil das sind so Aussagen, die sind ohne Rücksprache, ohne mal Nachfrage bei den Verantwortlichen. Das ist, beruht alles nur so auf Hörensagen. Das war aber so offensichtlich im Hintergrund durch diese Partei und hat keinerlei Begründung. Und das riecht mich auf. Marc, im OTR, es liegt ein Ticket. Leite eine Mail um. Bearbeitet von dir nicht seit mehr als 30 Tagen, weil du eben die Leitung der Bundes-IT offen hast. Die Bundes-IT ist stark überlastet, das ist so. Die Webseite ist zusammengebrochen von Piratenpartei.de. Ich habe gerade die Woche erst meine Tickets abgearbeitet. Von welchem Ticket redest du? Außerdem kannst du mir dann mal kurz eine DM schicken, wenn ich irgendein Ticket habe liegen lassen, was dringend bearbeitet werden sollte. Mail kann genauso gut Moritz machen. Mail können dann auch irgendwie 5 andere machen. Nee, wo im OTS liegt das? Das liegt, warte mal, liegt das bei der Vorstands-Queue von Sachsen? Stopp. Bei der IT liegt das sonst irgendwo? Und bevor du mich jetzt hier mit solchen Anträgen zumüllst, ey, dann rede vorher mal mit mir, was da tatsächlich Phase ist und was vielleicht organisatorisch, technisch und finanziell sinnvoll wäre. Da kriege ich echt Puls. Ich darf Anträge stellen und du warst ja, dann zu der Zeit dann nicht greifbar. Meine Fresse! Mach doch dein eigenes Ding! Könnt ihr euren Tonfall bitte? Anträge sind nur dazu da, um Diskussionen anzuregen. Hiermit wurde niemand beleidigt und du warst halt stark unter Last und du hast halt... Nächstes Thema! Leute, bitte jetzt mal ein bisschen leiser und... Stefanie hat recht, das ist hier ist öffentlich, irgendwer hört das nach, wir müssen uns hier nicht so angehen. Wir können dann gerne nochmal in der Geschlossenen drüber diskutieren. Wir kennen jetzt die Standpunkte von dir, Michael, wir kennen die Standpunkte von Marc. Ihr wart in den letzten Monaten beide ziemlich mit Arbeit überlastet, hattet wenig Zeit miteinander zu reden, vielleicht holt ihr das mal demnächst nach. Aber nicht jetzt hier so sich vollhauen, verbal. Das bringt nichts. Was Andro sagt. Jo, gebe ich dir vollkommen recht, Andreas. Wie gesagt, ich wollte hier eigentlich nur eine Aufschiebung von Arbeit verursachen und nie in Streit. Tut mir leid. So, kommen wir zum nächsten Punkt. Und zwar der Entschädigung für die Bereitstellung von Serverinfrastruktur. Bisher wird unser Server ja von jemandem privat zur Verfügung gestellt und ja, der kriegt dafür halt kein Geld und der Webserver läuft ziemlich stabil und deswegen dachte ich, wir geben dem dafür einen Einkaufsgutschein für einen Elektronikfachmarkt. Mit bis zu 50 Euro kann ja dann auch dementsprechend weniger sein, je nachdem, was ihr dazu sagt. Irgendwelche Meinung dazu? Ich brauche dafür ich meinen Teil keine Diskussion, bin dafür. Ich bin auch dafür, aber ich wollte fragen, warum Elektronikfachmarkt? Ach, keine Ahnung, mir ist nichts Besseres eingefallen, weil ich dachte, dass das hilft, sich Teile für einen Server zu kaufen. Keine Ahnung, fand ich jetzt einfach so passend zum Thema. Passendes Interessengebiet sozusagen. Okay, verstehe. Andro, finanzielle Ausrichtung bis zu? Ja, es ist im Rahmen, passt. Gut. Fehlt noch Marc in der Abstimmung, falls Marc noch mitmacht. Tut mir leid, Marc, ich wollte dich nie verärgern. Ich denke mal, da wird eine rauchen sein. Gut. Alles klar. Damit 5 dafür. Einer enthalten, klar, damit angenommen. Sehr schön. Andro, würdest du dich da irgendwie zu berufen fühlen? Soll ich mich darum kümmern? Ich mache das mit Moritz aus. Sehr nett von dir. Gut, dann kommen wir zu Antrag 4. Beschlusshaushaltsplan. Andro, du hast Änderungen vorgenommen oder ist das der erste, ne? Dann bitte erläutere uns den Inhalt. Andro? Okay, Andro ist gerade nicht verfügbar. So, jetzt. Okay, gut. Also den Link habt ihr hoffentlich alle schon mal offen. Dann bitte Andreas, kurze Erläuterung. Ja, im Groben zur letzten Woche hat sich nichts getan. Fangen wir nochmal an. Ich gehe davon aus, dass wir die 9.000 vom Land nächstes Jahr behalten können. Erstmal, vom Bund rechne ich nicht mehr als mit 8.000 dieses Jahr in 17 und an Mitgliedseinnahmen für den Landesverband selber sind es bloß noch 1.700. Also wir haben dort noch einiges an Austritten, das werden wir merken. So, noch ein paar Zinsen und das war's. Spenden und sowas nehme ich gerade das mit rein, weil das ist noch unsicheres Dings. Wir haben jetzt dieses Jahr in 2016 grob 30% bis 35% weniger Mitgliedsbeiträge über den ganzen Landesverband bekommen und auch genauso viel weniger Spenden. Also das ist ganz schön eingesackt bei uns. Dem WGB, da stehen 9.000 Euro Ausgaben. 4 davon können wir wahrscheinlich im Laufe des Jahres streichen, die wir nicht gebrauchen, weil halt, wie gesagt, das mit dem Coworking Space nicht funktioniert hat, sonst wären die dort mit reingegangen. Die restlichen sind nochmal für den Bund 5. Das wird halt ein Thema auf den nächsten Schatzmeisterclub sein, ob wir uns da mal versuchen, das, was wir schon seit Jahren hinkriegen, mal alles zu bündeln, mal versuchen, mit gewissen Sachen wie Datenschutz Geld zu verdienen. War auch auf dem Verwaltungstreffen dann Thema, haben sich eigentlich alle dafür ausgesprochen, muss halt nur mal umgesetzt werden und das zügig, weil wenn wir wieder bis Ende des Jahres warten, bringt das nichts. Buchhaltung halt mit 200 Euro und 100 Euro brauche ich ungefähr Rückstellung für den Wirtschaftsprüfer. Und so restlichen sind dann halt 50 Euro Kontoführungsgebühren, da kommen wir ungefähr hin. Ja, die Geschäftsstelle ist jetzt noch mit, wie gesagt, mit 4.500 Euro Miete drin, plus 400 Euro Anschaffung, ein bisschen 100 Euro Büromaterial, Porto, ein bisschen Verbrauchsmaterial und Internet und Domains mit 250 Euro. Zwei Domains haben wir ja jetzt gekündigt, die laufen dann Ende des Jahres aus, bezahlt sind sie schon, die fallen dann nächstes Jahr nochmal an. Und unser DSB mal mit 500 Euro. Damit kommen wir auch im Endeffekt hin, hat dieses Jahr auch gereicht. Wie gesagt, die Dresdner Bahn haben beschlossen oder wollten es heute beschließen, dass sie nächstes Jahr 600 Euro dazugeben. Wir haben noch ein bisschen Spenden für die LGS, die habe ich erstmal hier noch nicht mit reingefügt. In dem Preisrahmen sollte man halt auch bleiben, wenn wir uns auch eine neue suchen, weil mehr ist wirklich nicht mehr drin. Und dann müssten halt auch mal dort wieder ein bisschen mehr Leben in die Bude kommen. Aber das wird dann hauptsächlich die Aufgabe der Dresdner sein. Deswegen sollen die sich auch mit an der Suche halt beteiligen, wenn sie was Schönes finden, was im preislichen Rahmen ist. Und wir haben ja noch so 2-3 Monate Zeit, bis wir da eine Entscheidung treffen müssen. Also uns treibt keiner, wir können wirklich in Ruhe jetzt suchen. Und deswegen sind wir dann bei der Geschäftsstelle im Ganzen mit 6.1 dabei. Reisekosten für den Vorstand. Ich habe das heute erst wieder auf einer anderen Mailingliste gelesen. Da gab es wieder riesen Diskussionen über die Reisekosten des Vorstandes. Mal so zur Anmerkung. Eigentlich ist eine Begrenzung, wie wir sie uns hier selber reinschreiben, gar nicht sinnvoll, weil jeder Vorstand ist berechtigt, sämtliche Reisekosten abzurechnen und wir müssen sie auch alle bezahlen. Das ist halt nur ein Anhaltspunkt dafür, für uns halt nicht übermäßig über die Stränge zu schlagen und sinnlos Geld zu verbraten. Aber theoretisch müssten wir sie alle bezahlen, die anfallen. Und dann müsste hinterher halt eine Landesmitgliederversammlung, sprich Landesparteitag, entscheiden, ob diese ganzen Reisen oder welche Reisen dann halt sinnvoll waren oder nicht und das halt dann bei der Entlastung mit bewerten. Aber davor halt müssten sie trotzdem alle erstmal gezahlt werden. Wir haben halt ohne Scheiß. Krass. Okay. Naja. Gut. Warum 3.000 Euro für Themensprecher und Beauftragte? Haben wir das dieses Jahr gebraucht? Dieses Jahr, aber denk dran, wir haben nächstes Jahr Wahlkampf und es kann ja fahren, das haben wir ja dieses auch dann immer da draus mitgenommen, dass er immer auf dieses Budget verwiesen. Also wenn jemand ins Saarland will, zur Landtagswahl helfen, nach NRW, nach Schleswig-Holstein, wir müssen Unterschrift sammeln, ich weiß nicht, ob man das bloß in den großen Städten machen oder ob danach jemand rumfahren will, wie gesagt, das ist dann alles mit drin. Und es ist im Endeffekt auch so viel, dass ich jederzeit gegenüber jedem Finanzamt, jedem Wirtschaftsprüfer nachweisen kann, ich möchte die auch bezahlen, auch wenn wir jetzt, wie gesagt, dazu schreiben, dass halt Rückspenden das Budget erhöhen, weil wir müssen halt den Willen auch haben, diese Reisekosten zu bezahlen, sonst können wir keine Rückspenden annehmen. Ich kann hier nicht 1.000 Euro reinschreiben und dann damit 3.000 Euro Rückspenden generieren. Das nimmt uns keiner ab. Naja, ich habe Wahlkampf nie gedacht. Sorry. Ja, irgendwie müssen wir am Jahresende eine Landesmitgliederversammlung wieder machen oder Landesparteitag. Dann mal grob 800 Euro. Und wir haben ja im Januar schon in Marina Kassel das wird dann garantiert noch eine geben. Ich weiß nicht, wie weit wir uns da wieder an den Kosten beteiligen müssen. Letztes Jahr ist da nichts angefallen. Dieses Jahr sind wir in einer anderen Location. Ich weiß nicht, ob der Bund dann was umlegt. Deswegen halt mal die 600 Euro. Die 1.000 Euro Rechtskosten hätte ich gerne vermieden. Will ich auch nicht haben. Stell mal vorsichtshalber mal mit ein. Dasselbe ist das mit den 1.000 Euro für den Schatzmeisterbudget. Das ist sozusagen eine Reserve, wenn mal was passiert, dass man da noch was hat. Ja, Öffentlichkeitsarbeit läuft da das Ganze mit 2.000 Euro. Auch dem Wahlkampf geschuldet, weil ich glaube, wir haben mit dem Wahlkampf nächstes Jahr genug zu tun, dass wir mit anderen Sachen weniger Zeit verbringen können, auch wenn wir gerne wollten. Die 300 Euro Freifunk sind spendenbelastet, da müssen wir mal was tun, sonst müsste ich die zurückgeben und da bin ich halt zu geizig, um das zu tun. Das wird an deinen Job, Michmo, da mal eine Veranstaltung aus dem Boden zu stampfen. So, Wahlkampf. Ja. Da sieht es ein bisschen traurig aus. Also vom Land her sind wir mit 17.000 dabei. Mehr wird da nicht gehen. Und dann haben wir noch 600 Euro für Plänen. Eventuell, wenn sich halt feststellt, dass das nichts wird, kann man die noch dann zum September hin in den Wahlkampf mit reinnehmen, weil dann ist es ja zum Großteil rum und dann wissen wir, ob wir dann nach dem Wahlkampf überhaupt noch irgendwo ein Plenum ansetzen wollen oder sowas. Damit haben wir halt Ausgaben von 43.000, knappe 44.000. Ich habe dort unten noch 3.000 Euro Rückzahlung BaFin reingenommen. Die momentan verbuchten Einnahmen in 2016 lassen uns bei einem guten Wahlausgang in den drei Landesverbänden, die nächstes Jahr Wahl haben, so doof dort stehen, dass dann die Landesverbände nächstes Jahr BaFin zurückzahlen müssen. Ich hoffe, es kommt noch Geld dazu, weil das ist stellenweise recht wenig, was die Landesverbände bekommen haben an Spenden und Mitgliedsbeiträgen in 16. Ich hoffe, es hat nur was mit dem Buchungsstand zu tun. Es wird dann auch Thema dann in Kassel sein. So, da sind wir dann bei 47.400. Die Einnahmen haben wir knappe 12.000. Und das macht dann ein Minus von 35. Wobei die 17k Wahlkampf zu 12.000 Euro schon in Rückstellungen sind über die letzten Jahre, die wir dann einfach mit rausnehmen und deswegen mit reinkommen. Da sind wir bei 23 minus. Und dann sind wir so langsam an einem Punkt, wo wir dann auch nächstes Jahr Probleme kriegen. Ich nehme noch mit 15k in den Rücklagen in den nächsten Haushalt von 18 rein und wir haben dann noch für den Wahlkampf 19 24k. Das sind die, die schon zur Seite liegen, die sind noch mit drin. Bei einem Bargeldbestand von jetzt 76.000 Euro. Die bleiben dann übrig 37. Dann gehen noch ein bisschen Forderungen, habe ich an Gliederungen noch was. Ich habe noch Forderungen an unseren alten Vermieter von 2.000 Euro. Das ist noch die, wie heißt's? Kaution. Da der alte Vermieter verstorben ist, ist das halt noch in der Erbmasse drin, das muss noch verteilt werden und dann kriegen wir, sobald die Erben Zugriff drauf haben, kriegen wir das ausgezahlt. Ich habe da noch ein paar Rückstellungen offen, ich habe noch ein paar Verbindlichkeiten gegenüber von Gliederungen und das Guthaben der virtuellen Gliederung ist 4.000 Euro. Dann bleiben uns am Jahresende nach dem Haushaltsplan sind wir mit 1.005 im Plus, wenn wir das Barvermögen mit reinnehmen. Selbst wenn ich wollte und alles Geld einsparen würde, keine LGS, keine Reisekosten für den Landesvorstand, gar nichts, kommen wir mit unseren Einnahmen eigentlich nicht mehr hin. Sind wir, wenn wir nur auf die Einnahmen angewiesen wären und nochmal aus den Parteienfinanzierungsumlage von 2013 leben würden, nimmer handlungsfähig. So, ich kann das alles nicht mehr zusammenstreichen. Ich kann nicht mehr so viel zusammenstreichen, dass wir dann überhaupt noch als Landesvorstand sinnvoll arbeiten können. So, und diesen Punkt werden wir dann spätestens Ende 19 so haben. Also, wie gesagt, die 6 raus von der Landesgeschäftsstelle wird nicht reichen. Die 9K weg für den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb wird auch nicht reichen, um auf eine Null zu kommen, wenn du Einnahmen und Ausgaben machen willst. Oh. Und das trifft halt nicht nur uns, das trifft alle diese kleinen Landesverbände. Weil sich die Einnahmen so massiv nach unten gehen, und wir auch aus dem parteiinternen Topf so wenig bekommen, dass wir uns wirklich um die Einnahmen kümmern müssen. Und das ist dann halt auch, wie gesagt, das nächste Thema auf diesem Schatzmeisterclub. Da, weil sonst ist bei vielen Ende 19 der Ofen aus. Noch dazu, weil dann alle dann die Bundestagswahl durchhaben. Ich gehe davon aus, dass sogar einige schon nächstes Jahr Schwierigkeiten haben werden. So, deswegen, wie gesagt, eine Landesgeschäftsstelle jetzt für den Wahlkampf ist sie noch mal wieder wichtig als Dings, aber nimmer für 600, 700, 800 Euro. Wie gesagt, 400 ist die absolute Schmerzgrenze bei der Beteiligung und den Spenden, die jetzt reingegangen sind, plus dann noch ein paar Nebenkosten dazu. Oh, und nächstes Jahr oder übernächstes Jahr ist das erste Streichobjekt. Dann war ganz, sollte man nicht an der Einnahmen was drehen. Gut, danke erstmal für deine Ausführung. Ich glaube, mit Umlagen an Kreisverbänden muss ich nie fragen. Dafür wird dann wahrscheinlich nicht da sein, oder? Das ist da, das steht in der Satzung drin, das ist oben im Endeffekt auch rein, wenn du ganz hoch guckst, Parteienfinanzierung Land, da haben wir auf der Habenseite eigentlich 9.000 Euro, das ist das, was uns das Land gibt. Das kriegen wir theoretisch auch, wenn wir etwas zurückzahlen müssten, bis zur Landtagswahl, also bis 19. 19 nehme ich das dann mal raus. Die Kreisverbände bekommen alle, nach dem, was in der Satzung steht, nächstes Jahr 6.800 Euro. Das würde dann auf alle aufgeteilt werden, nach dem Schlüssel in der Satzung. Es ist weniger als dieses Jahr, analogisch, weil wir auch alle im Endeffekt weniger bekommen, aber das ist drin. Was es halt genau gibt, das kann ich erst wieder im Januar, Februar 2018 sagen. Deswegen ist es jetzt mal, wie gesagt, unter der Vorhersage, dass wir nur 8.000 aus dem Bundestopf kriegen. Das kann natürlich auch wieder mehr kommen. Ich weiß es nicht. Für 16 sind es momentan 16, wenn dieser Rechenschaftsbericht so durchgeht und uns der Bund nicht noch mehr als 15%, also der Bundestag, abstreicht, bekommen die Landesverbände, die Kreisverbände dieses Jahr, also fürs 2016, dieses in 2017 ausgezahlt, so sie mir dann ihre Unterlagen immer rechtzeitig einreichen, 8.800 Euro. Also die Stadt, die Landeskreisverbände sind dann ungefähr immer mit 1.000, 1.200 Euro dabei. Aber wie gesagt, das erfahre ich ganz genau erst, wenn der Bescheid vom Bundestag da ist, und das ist so Anfang, Mitte Februar, vielleicht dazu sogar schon ein bisschen eher. Oh. Dann geht es rum an alle Kreisvorstände, dann wissen die auch, was sie noch zusätzlich für ihren Haushalt dieses Jahr haben. Okay, gut, danke dafür. Und nur noch eine kurze zweite Frage. Zuschüsse UPs, steht hier eine Null? Weil? Vergessen oder findet das nicht statt? Ups, wo, what? Zeile 95. Ah, das KTR-Zuschuss UPs, das wäre dann für die internen, ne? Wir hatten ja wieder beschlossen, bei den UPs irgendwie Fördermitglied zu werden, ne? Ah, gut, da hätte ja sein können, dass ja, das nie geklappt hat. Ja, du hast recht, ich hab's rein. Nein, wir sind's noch nicht, weil die UPs immer noch kein eingetragener Verein sind. Also die wollen erst alle juristischen Personen aufnehmen, wenn sie wirklich ein eingetragener Verein sind. Das dauert noch ein Stück. Okay, cool. So, jemand anderes Fragen zu dieser Gesamtaufstellung hier? Also sind insgesamt eine ganze Menge Zahlen. Ich habe mal festgehalten, 17.000 Euro sind für den Wahlkampf da. Dann nochmal 3.000 Euro für Reisekosten für den Wahlkampf, also tendenziell eher so 20.000. Klar, weit unter dem Budget, was wir bisher hatten. Aber Wahlkampf soll ja vielleicht ein bisschen anders laufen, als wie das bisher war. Dementsprechend vielleicht eben mal eine andere Möglichkeit oder ja, eine andere Möglichkeit. 2009 sah das ja auch nie viel besser aus mit den Zahlen. Ich glaube, da war es sogar deutlich weniger. Ja, also diese Zahlen von Wahlkampfbudget wie 2014 mit 60, 70.000 sind nicht mehr drin. Also keine Landtagswahl mehr. Nicht von uns und auch nicht mit irgendwelchen Zuschüssen von anderen Landesverbänden. Und jetzt zur Bundestagswahl, wie gesagt, erst recht nicht, weil die meisten, die haben ja alle, die brauchen es alle. Und dann haben wir noch drei, die haben gleichzeitig noch Landtagswahlen. Also da ist mit nichts mehr zu erwarten. Wir müssen halt wirklich sehen in dem Wahlkampf, dass wir uns überlegen, wo setzen wir das Geld ein, was bringt den meisten Erfolg. Es bringt nichts mehr, bis in den hintersten Winkel rumzufahren und irgendwelche Hohlkammerplakate zu hängen. Wir müssen uns halt mal vielleicht doch mal wieder mehr auf diese Großplakate mit konzentrieren, wo wir sie dann hinstellen. Wir hatten ja schon die Standorte zur Landtagswahl. Einige waren wirklich gut, da konntest du die Dinger gut sehen. Es kommt halt darauf an, wie sind die Motive von den Plakaten. Es soll wohl welche geben, auch zur Bundestagswahl, aber bis jetzt sind die Motive ja noch nicht da. Ob du sie erkennst, ob sich das lohnt. Und ja, ansonsten müssen wir wohl mal die Social Media Kanäle bespielen, weil mit vor Ort kriegen wir das sowieso nicht mehr hin. Weil wie gesagt, Bundestagswahl sind wir auf uns allein gestellt. Okay, wenn niemand mehr Fragen hat, dann würden wir tatsächlich direkt zur Abstimmung kommen. Und dafür sind bereit Stefanie, Jörg und Robert. Es fehlen noch Andreas, ich, Moritz, der ebenfalls dafür ist, und Marc. Dafür. Andreas, enthältst du dich? Nee, dafür. Gut, damit einstimmig angenommen. Jo, vielen Dank für deine sehr langen und intensiven Ausführungen. Gut. Kommen wir zum Erraten noch jemand Anträge. Ich sehe, dem ist nicht so. Damit kommen wir zum nächsten Punkt. Offene Baustellen und Internes. Und fangen hier an mit der Kalenderkontrolle. Sehr schön aufgearbeitet durch Stefanie. Vielen Dank dafür. Und wir haben unten noch Ergänzungstermine. Erstmal wie immer 16.1. Bürgersprechstunde in Chemnitz, am 23.1. ebenfalls. 24.1. ist Kreisparteitag in Leipzig. Wird jemand von uns da hinfahren? Ich muss leider bis 19 Uhr arbeiten und habe dann noch ein Arbeitstreffen in Chemnitz. Also ich kann da nicht hinfahren. Wäre sehr toll, wenn das irgendjemand anderes von euch machen könnte. Oh, das ist dummerweise Dienstag. Da kann ich dummerweise Uni. Verdammt. Ja, mit dem Zug wird wahrscheinlich auch schwer, Moritz, nehme ich an, oder? Wir überlegen gerade. Also ich werde es tatsächlich nicht schaffen, dann bis ich 17 Uhr schon auf Arbeit los, das geht nie. Also wenn ihr das irgendwie da schaffen könntet. Das ist Bundestagswahl auf jeden Fall und das ist halt, glaube ich, auch in Leipzig ziemlich wichtig. Wenn man daran denkt, was vielleicht dann mit dem Kreisverband passieren könnte, wenn sich da kein Vorstand findet und so. So. ich denke, jemand von uns sollte da schon vertreten sein. Bei mir klappt es leider nicht. Ich arbeite bis 16 Uhr und 16:30 würde der Zug fahren. Und von Arbeit bis Bahnhof ist länger als eine halbe Stunde. Na gut, sehr schade. Gut, müssen wir das leider erstmal so stehen lassen. Am 21.01. ist die regionale regionales Piratentreffen in Uschi, da sind die Dresdner Ruhr direkt eingeladen worden. Dann haben wir am 27.28. die Marina Kassel. Robert, ihr fort? Jo. Okay, mit Toni und Lilly, nehme ich an. Und Anro. Ja, klar, Anro. Ja. Ich komme dann irgendwann mal dazu, ja. Schatzmeisterclub, ich vergaß. Dann haben wir am 4.2. die Aufstellungsversammlung in Berlin und am 24. bis 26.3. unseren Bundesparteitag in Düsseldorf. Am Arsch der Welt. Entschuldigung. Ich bin immer noch traurig, dass es nicht Köln geworden ist. Sehr gut, das solltest du dort öfter propagieren. Ich hätte Würzburg toll gefunden. Keine Mekong-Bar für dich, Fox. Dann für dich aber auch nicht. Ich war da auch nicht drin. Hast du was verpasst? Na egal, weiter geht's. Okay, damit kommen wir zu den offenen Baustellen und würden hier beginnen mit Stand Landesliste. Da hat Marc inzwischen die Formulare angefordert. Sind die denn schon da, Marc? Nein, und ich habe auch das Formular per PDF angefordert und ich habe überhaupt noch keine Antwort auf diese E-Mail seit 10 Tagen oder so. 14 Tagen, keine Ahnung. Gibt es da irgendwelche gesetzlichen Fristen, glaube ich, nie, oder? Nein, gar nicht. Die sind halt tatsächlich überlastet. Ich habe mittlerweile erfahren, dass die Frau König verstorben ist. Warum oder was der Grund war, weiß ich nicht. Ob die krank war, ein Unfall hat oder sonst was. Offiziell ist das jetzt ein Herr Kluger. Also das ist der Stellvertreter. Und geredet bzw. gemailt habe ich mit einer, muss ich nachgucken, Frau Vollweg oder so. Ich kann nochmal per Telefon nachfassen, aber jede Mailerei mit denen dauert im Schnitt so 2 bis 3 Wochen. Sobald ich das Ding per PDF habe, also irgendwas, was wir selber ausdrucken können, schicke ich das erstmal rum. Die Formulare verteilen wir dann, wenn wir so haben. Ich habe auf jeden Fall die brauchen einen Nachweis über die AV, die stattgefunden hat, und deswegen habe ich die Niederschrift eingescannt und den hingeschickt. Das müsste eigentlich ausreichen. Ja, das stimmt, das sollte es tatsächlich. Ja. Dann sind wir in einer sehr verzwickten Situation und können da wirklich derzeit gar nichts machen. Tja, ob Anrufen da wirklich was bringt, das musst du, glaube ich, selber einschätzen, Marc. Keine Ahnung. Naja, die haben ja nicht mal ein CRM, also das ist ja nicht mal ein Callcenter oder so. Du redest ja auch nur mit den Leuten persönlich. Und ob die sich dann eher bedrängt fühlen und das nochmal weiter unten in den Stapel einsortieren oder ob die dann eher schneller machen, weil sie denken, da hat aber jemand Druck, keine Ahnung. Also bei der Frau König konnte ich halt einschätzen, deswegen war ich auch ganz froh, dass es die gab und dass ich die kannte, aber wie gesagt, die ist leider nicht mehr unter den Lebenden. Das klingt alles irgendwie sehr nach meinen Vermietern oder der Hausverwaltung. E-Mails werden so gar nicht bearbeitet, aber wenn du die anrufst, geht alles sofort. Würdest du riskieren? Naja, bei denen wird schon alles bearbeitet. Es ist eine deutsche Behörde, die arbeitet sehr gründlich, da geht nichts verloren in der Regel, aber die Frage ist halt, wie schnell die arbeiten. Ja, wenn du die Vermieterin oder hier die Hausverwaltung anrufst, sagen die auch, hey, halt eine Mail. Aber ja, ich kann ja mal freundlich nachfragen. Naja, okay, danke erstmal soweit. Ja, also wenn du das als sinnvoll erachtest, einfach nochmal versuchen nachzuhaken. Ansonsten, wenn es da ist, dann gerne per Rundmail und dann können wir den Drucker anwerfen. Andreas hatte im Chat angefragt, Marc, ob du noch Infos wegen Kreis-AVs brauchst. Nein, da hat Piro auch schon ein bisschen was getan, um mir zu helfen. Also was ich brauche, wenn ich da Vertrauensperson bin, ist halt den Kram genau wie Richtung Landeswahlleitung. Da muss halt die Niederschrift eingescannt, also die unterschriebene Form eingescannt und dorthin geschickt werden. Und der Kreiswahlleiter gebeten werden, sowohl das PDF per E-Mail zu übermitteln, als auch möglicherweise an irgendeine Adresse, muss man sich dann halt ausdenken, je nach Kreis, fertige Formulare, weil ich auch nicht einsehe, warum wir tausende von Formularen, die es ja dann landesweit schon sind, selber ausdrucken sollten alle. Also die können uns die ruhig liefern. Schadet nicht, wenn wir das PDF haben. Das können wir verteilen. Wenn da jemand mal 5 Stück oder 10 Stück ausdrucken will, kann er das machen. Aber in der Größenordnung, wie wir das brauchen, würde ich schon sagen, soll uns doch bitte die Behörde den Kram liefern. Jo, sind sie, glaube ich, zu verpflichtet. Andreas fragt danach, ob du von Leipzig alles hast. Leipzig habe ich alles, denke ich. Okay, lächelndes Smiley. Gut. Ich habe das Pad vor mir. So, okay, gut, weil du darauf nie eingegangen warst. Deswegen dachte ich, du siehst den Chat nie. Alles klar. Und im selben Stand, wir haben die Woche eine E-Mail per OTRS gekriegt zum Wahlkampf, vom Wahlkampfkoordinator des Bundes. Die Frage hier in die Runde, wie wollen wir die Wahlkampfkoordination hier in Sachsen handeln? Stelle ausschreiben, weiter alles an Robot schicken, wie ich das bisher mache. Ich denke, das an Robot zu geben wäre nicht so sinnvoll. Immerhin soll er das politische Zeug machen und nicht das Ganze koordinieren. Ich warne davor, es an Robert zu geben. Ich habe das einmal gemacht. Jo, deswegen wollte ich das mal hier ansprechen. Wollen wir versuchen, jemanden zu finden, der sich dafür verantwortlich fühlt? Wollen wir den Vorschlag da aufnehmen, den Andreas da ins Spiel bringt, die Direktkandidaten mit reinzunehmen oder eben eine Gruppe von Leuten benennen? Wie seht ihr das? Also ich würde vielleicht mitmachen, wenn ich wüsste, was da alles zu tun gibt. Du brauchst mindestens einen, der einen Hut auf hat. Den musst du finden. Dass der sich dann nochmal Leute sucht, die ihm helfen, die ihn unterstützen. Ja, auf jeden Fall sollte er tun. Aber du brauchst einen Ansprechpartner. Und den sehe ich gerade nicht. Also ich wüsste jetzt echt nicht, wen. Yep, Vorstand@piraten-sachsen.de. Iro hat auch schon angeboten, bei der Koordination und so mitzuhelfen. Ja, das stimmt, aber jemand, der den Hut auf hat, da gebe ich Marc vollkommen recht, den braucht man halt schon. Ne? Außer uns hast du aber da niemanden mehr. So, es ist, wir müssen mal sehen, was wir tun wollen. Die Bundesorga irgendwo schwirrt da eine E-Mail rum, müssen wir mal reingucken, die haben einen Ablaufplan drin. Wir müssen für uns sowieso, wie gesagt, Sachen für Plakate, Sachen für Dings raussuchen, da hilft uns keiner mit, das müssen wir selber machen. Das können wir auch nicht zentral machen, das kann halt nicht einer machen, das muss dann halt dort, wo Direktkandidaten sind, in die Städte, in die Landkreise rein, dass sich dort die Leute drum kümmern und uns da Rückmeldung geben, zeitig, am besten also sofort. Ehe wir jetzt noch jemanden suchen, machen wir es als Landesvorstand selber. Das geht ins ODHS, wir sind alle drin im ODHS, die Mails, was vom Bund kommt, ist dort am besten aufgehoben. Wir kümmern uns drum, wenn wir Hilfe brauchen, schreiben wir laut an die noch vorhandenen Kreisvorstände um Hilfe. Das wird dann auch denen ihre Aufgabe sein, uns damit zu helfen. Und dann machen wir das so, da hast du deine festen Ansprechpartner, es geht dann auch nichts verloren. Ja, die nicht abgehängten Plakate, ich glaube, es werden diesmal nicht so viel aufgehängt werden. Okay, dann würde ich trotzdem behaupten, wir denken ja alle immer ein bisschen weit, das Unterstützungsunterschriften sammeln ist hier das Erste. Oh, für die Leute, die gerne Direktkandidaten werden wollen. Das klang jetzt auch in der Mail von den Hauptwahlkampfkoordinatoren nie so stark an, dass die jetzt darauf so stark Wert legen. Und Marina-Planung sehe ich da jetzt keinen so großen Punkt fürs Unterstützungsunterschriften sammeln. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das nie ganz so einfach sein kann. Und wenn man die Tage runterzählt, die noch bis zur Wahl sind, dann sind das mindestens 25 Unterschriften, die man, oder 20 Unterschriften, die man jetzt schon jeden Tag sammeln müsste bald. Oder 19, 18, irgendwie so. Also auf jeden Fall wären es nie weniger. 2000 Stück müssen es insgesamt sein. Die Frage ist, ja, also jeden zweiten Dienstag ist jetzt immer, ich hatte es ja Robert schon mal gesagt, das war jetzt vergangenen Dienstag schon gewesen. Also nächste Woche wieder. Paul ja, Gärtner haben wir gemischt. Mischmo, aber da war ich beim Stammtisch in Mittelsachsen, deshalb. Jo, nicht schlimm, das war eh eine, wir müssen uns erstmal finden, Veranstaltung, die wollten euch ja offiziell noch mal einladen. Aber in aller Regel wird das jetzt immer alle zwei Wochen gemischt mit den politischen Geschäftsführern sein. Habe ich schon also mitbekommen, ja. Genau, also die letzte Veranstaltung war total wirr. Weil eben die Hälfte der Kandidaten wusste Bescheid und die andere Hälfte wusste halt nie Bescheid und dann war das eben nicht ganz so, wie es sein sollte. Aber da ging es auch nie ums Unterstützungsunterschriften sammeln. Also, ich weiß nicht, vielleicht liege ich damit auch falsch und die werden alle einfach so von alleine irgendwo reinfallen, aber ich halte das für eine sehr schwere Aufgabe, für eine machbare Aufgabe auf jeden Fall, aber für eine, der man sich halt vor der ganzen anderen Planung erstmal annehmen sollte und die man vielleicht ohne ganz schafft, ohne dass man sich irgendwo mal an einem Wochenende hinstellt und irgendwas anbietet, was Leute vielleicht gerne annehmen. Im Notfall musst du viele Ü-Eier an Studenten verteilen, ne? Korrekt! Gut, also wenn die Formulare dann da sind, wird das auf jeden Fall spruchreif, dann sollten wir, außer mal unsere Mitglieder anschreiben, vielleicht noch zu weiteren Maßnahmen kommen. Gut, dann halte ich mal hier fest, dass es erstmal keinen Wahlkampfkoordinator geben wird, dass der Vorstand hier der Ansprechpartner bleibt, dass es so jemand nachlesen kann. Und ja, dann mal schauen. Gut, kommen wir zu Berichten aus den Kreisen. Jemand etwas Neues, außer dass in Chemnitz die Direktkandidatenaufstellung ist und im KV Erzgebirge ebenfalls und im KV Mittelsachsen ebenfalls. Übrigens am 4. März, ja. Alles in einer Versammlung, nehme ich an, oder, Robert? Drei Versammlungen direkt hintereinander. Okay, alles an Nebenort, Entschuldigung. Genau, alles in der CGS. Oh, das war genau das, was ich bei diesem Antrag übrigens vermisst habe. Das ist natürlich dann ziemlich cool. Ich wollte halt. Weil der Antrag war ja nur für einen Kreis, weil den Mittelsachsen-Antrag müssen die Mittelsachsen-Vorstände selber behandeln und den Chemnitz-Antrag müssen die Chemnitz-Vorstände selber behandeln. Deshalb blieb für den LAFO nur der Beschluss für Erzgebirge. Jo, aber die Information, dass an dem Tag nie Menschen sich extra für diese eine Versammlung treffen, die fand ich sehr wichtig. Deswegen hatte ich geschrieben, dass ich denke, dass das bis Montag Zeit gehabt hätte. Aber gut, ist ja jetzt angenommen und so ist es so genau, wie ich mir vorstelle. Sehr schön, sehr effizient. Jo, ansonsten aus Bautzen habe ich keine Rückmeldung gekriegt auf meine Anfrage, wer die Webseite da aktuell betreibt. Dasselbe im Leipziger Umland und in Meißen ist nach wie vor tiefster Winterschlaf. Sören ist zudem auch noch krank. Sonst noch jemand? Eine Info, Direktkandidatenaufstellung 26.02. in Dresden und Wahl neuer Vorstand wurde jetzt noch ergänzt von Jörg. Gut, dann würde ich noch mal kurz zur Landesgeschäftsstelle was sagen oder ein bisschen länger. Anro hat euch da ein separates Pad-off gemacht, in dem da neue Angebote drin sind. Die neuen Angebote sind da halt drin, weil unser Mietvertrag läuft zwar nie aus und unsere Miete steigt nie, die wird im Gegenteil sogar günstiger. Aber die Meet-Location verliert einiges an Wert, da der Coworking-Space mit allen Mietern und allen interessanten Leuten, die er da mitgebracht hat, sich verabschieden wird und in eine neue Location umzieht, in die wir dann nicht mit umziehen können, weil das dann Impact hat heißt und politische Parteien nicht mehr als Mieter aufnehmen wird. Wir können die Räumlichkeiten grundsätzlich behalten, die wir jetzt nutzen, halt eben ohne diese Coworking-Plätze. Dadurch kommt dann auch dieser billigere Preis zustande. Aber wie gesagt, ganz so attraktiv ist das dann in dem Fall nie. Da ist dann auch niemand mehr vor Ort, der unsere Post aufmacht und bearbeitet, weil der da zufällig an derselben Stelle das Büro hat. Und deswegen hat sich Anro mal die Mühe gemacht, sich ein paar Locations rauszusuchen. Wir haben noch keine Kündigung erhalten, also theoretisch könnten wir für den Preis da weiter drin bleiben und dann wahrscheinlich im April kostenfrei drin sein, weil die vergessen haben, uns zu kündigen und ab Mai da weiter für billiger Geld mieten. Das wäre dann die Option, die in dem Pad nie drin steht, aber vielleicht ist es ja dann doch sinnvoller umzuziehen. Das Pad habt ihr unten verlinkt, könnt ihr euch gerne mal angucken. Andere Vorstellung war, dass die Dresdner Piraten da mit nachgucken, die ab nächstes oder ab diesem Jahr auch wieder Geld dazu geben werden zur Landesgeschäftsstelle. So, dann bitte eure Meinung dazu. Ja, es ist halt, wenn ich noch was sagen kann, eine Entscheidung zu treffen zwischen, wir nehmen ein Büro, wie wir es jetzt haben. Da sind halt dafür Angebote da. Dort bei einigen sind dann Konferenzräume kostenlos dazu. Beim anderen habe ich schon von Stefan war es, glaube ich, aus Dresden gehört. Da sind sie, gibt es dort auch welche. Die sind aber, müsste man dann halt jedes Mal kostenpflichtig dazu buchen. Aber es wären welche da. Oder du nimmst wieder ein Ladenlokal, wie wir es schon mal hatten. Wo du dann irgendwann immer auf der Suche bist nach einem Raum, wenn du, nach einem etwas größeren Raum, wenn du dich dann mal mit mehr Leuten treffen willst, weil die Ladenlokale sind dann halt immer ein bisschen kleiner. So, dazu kommt halt noch, in den Büros ist meistens der Strom inklusive mit drin, hast halt ziemlich viele Nebenkosten schon mit enthalten. Bei so einem Ladenlokal trägst du den Strom dann nochmal extra, du trägst Telefon nochmal auf jeden Fall extra, wirst wahrscheinlich auch um eine größere Versicherung nicht drumherum kommen, wie wir sie schon damals hatten. Also ist eine Abwägungssache. Ich habe da ein paar rausgeholt, was natürlich ein No-Go ist, was zwar ein schöner Raum ist, hatte ich aber vorhin schon mal gesagt, ist das Angebot 3 da mit den 578 Euro. Also das ist nur mal von, weil es in derselben Location ist wie die ersten zwei, da mal mit drin. Aber das ist oberhalb des Budgets bei weitem. So ein Raum, je nachdem, was man dann halt nimmt. Was haben wir jetzt an Größe, Mischmo, weißt du das? Ich habe es nie ausgemessen. Wir denken, dass es derzeit ungefähr 24 Quadratmeter wären. Ja, also sind wir mit 35, mit 40 bis 50 Quadratmeter, also im Endeffekt gut drin. So, und da hast du jetzt eins, diese 35 da drin, sind vom Schnitt halt auch, gibt's die zweimal und bist bei 238 inklusive Strom. Was wir noch rauskriegen müssten, ob sie eine Partei mit reinnehmen, das weiß ich nicht. Ich habe halt das bloß erstmal grob gesucht. Nochmal kurz, was war die Schmerzgrenze? Also, wenn wir mit allen drum und dran 450. Aber warm, inklusive Telefon und schlag mich tot. Also das ist das Absolute. Das ist nämlich das, was wir jetzt gerade haben. Na, da fallen doch von den Angeboten, die hier drinstehen, schon einige weg, ne? Die sind drin, du kannst ja auch mit den Leuten mal sehen, ein bisschen verhandeln. Zum Beispiel dieses eine Ladenlokal, also wie gesagt, das mit den 71 Quadratmeter fällt raus, das ist nur mal so, dieses Ladenlokal mit den 400 glatt inklusive Nebenkosten, das steht schon seit einem Jahr leer. Also das habe ich letztes Jahr schon gesehen. Da schreiben sie zwar ran, gute, da kannst du vielleicht noch was am Preis machen. Also das ist es halt so als Ansatzpunkt, auch von der Größe her, aber wir müssen halt sehen. Also nice finde ich ja, wie gesagt, ich persönlich vom Schnitt her, du musst halt gucken, dass für diese 35 Quadrat für 238 Euro inklusive Strom wäre so in der Art mein Favorit. Weil das ist dann, wenn ich dann in diesem Haus, dann müssen wir bloß mal gucken, was genau ist, noch kostenfrei Konferenzräume dazu kriege, ist die Frage, wie groß sie sind. So, sollte ich dann doch noch Telefon bezahlen müssen extra, dann bist du bei 275 maximal mal irgendwo. Und das sind dann weit weniger, als wir jetzt haben. Und vom, wenn du das anguckst, den Link, von der Optik her ist es eigentlich nicht schlecht. Ist auch wieder in der Nähe, nicht weit weg vom Hauptbahnhof. Ist sowas in der Art. Aber wie gesagt, es kannst auch andere Versuchungen mit verhandeln, aber das Limit ist und das wird dann nicht überschritten. Mir gefällt ja dieses Ladenlokal hier, 33 Quadratmeter. Aber es ist wahrscheinlich zu teuer. Es ist halt die Frage, was noch an Nebenkosten kommt, ja, und ob wir es noch ein bisschen runterkriegen. Es ist halt, du hast halt einen Lager dabei, was uns im Endeffekt da jetzt halt ein bisschen fehlt. Es ist halt wieder ebenerdig, es ist nicht im sechsten Flur. Die anderen sind halt auch ein bisschen höher, die haben halt aber überall wirklich funktionierende Aufzüge drin, gehe ich mal auch davon aus. Ja, ist ein schönes Ding, müssten wir sehen, ob wir mit dem Preis noch ein bisschen runterkommen oder was halt wirklich in diesen Nebenkosten schon alles mit enthalten ist. Wie gesagt, ich habe die jetzt mal grob rausgesucht, der Rest ist unter Fern-Dings, kannst du vergessen. Wie gesagt, ist aber auch halt Dresden, ne? 2 Euro den Quadratmeter. Also die oben sind 8,13 Euro der Quadratmeter warm, 5,50 kalt. Wie viel wollen wir die Dresdner bei dieser Entscheidung mitreden lassen? Eure Meinung? Kommt drauf an, ob sie finanziell was dazu kriegen vielleicht? Das haben sie ja gesagt. Wie viel wollen sie dazu kriegen? 50 pro Monat. Hilft uns das viel? Es kommt dann auf die Gesamtsumme an. Das würde halt die derzeitigen Mieteinnahmen dann kompensieren, die derzeit da sind und dann wahrscheinlich nie mehr da sein werden. Ich dachte eigentlich, ihr wollt dort bleiben oder bei demselben Vermieter irgendwie. Also ja, das wäre sehr schön, bei demselben Vermieter zu bleiben, aber die dürfen halt nie mehr an politische Parteien vermieten. Deswegen ist das halt nie möglich, da wäre dann auch ein Hauptbahnhof Nähe hinzuziehen. Da gibt es ja keine Möglichkeit, weil halt jetzt sich das Ding Impact Hub nennt und eben ein großes Unternehmen ist, das das ausschließen kann. Und ja, in der alten Location bleiben, klar, kann man so lange machen, wie man will, aber ja, hat halt keine Vorteile, keine deutlichen. Also ich sag mal so, wir sollten die Dresdner schon dazu mit anhören, denn soll ja dann auch vielleicht so sein, dass die das mit nutzen und da sollten sie schon irgendwie sagen, ja, das gefällt uns oder nee, da wollen wir absolut nicht hingehen. Weil wenn sie sagen, nee, da wollen wir absolut nicht hin und nutzen es dann auch nicht, dann ist es auch scheiße. Okay, also sollten wir die Padlinks vielleicht auch mal an die Dresdner weiterschicken. Vielleicht kann ja jeder mal seine Präferenz markieren, damit man wüsste, mit wem man sich da in Verbindung setzen kann. Und muss man berücksichtigen, der Markt hier bewegt sich immer ein bisschen. Also die paar Locations, die Anro rausgesucht hat, scheinen ja schon ein bisschen länger frei zu sein. Es kann halt immer mal sein, dass einer dann auch relativ zeitnah vergeben ist. Und ich habe beim letzten Mal festgestellt, dass so kleine Räume nicht ganz so attraktiv sind. Also man wird dann nicht ganz so präferiert behandelt, wenn man da nach solchen Räumlichkeiten anfragt, aber letztlich vermieten wollen sie sehr irgendwie auch. Was wäre die maximale Vertragslaufzeit, die wir unterschreiben dürfen, Andreas? Hängt auch von der Summe ab. Wir haben jetzt diese 4,7, diese 4,7 drin, 4,5. Also ein Jahr kommen wir hin. Gut, okay. Also ich würde mich freuen, wenn jeder irgendwo mal seine Präferenz markiert, was ihm da am besten gefällt in dem, was Andreas rausgesucht hat. Gerne auch in Ergänzung würde das dann gleich mal an den Dresdner Vorstand weiterschicken und mal um den ihre Rückmeldung, Eintragung in dieses Pad da bitten. Ist das öffentlich, Andreas, oder ist das geschützt? Das ist jetzt öffentlich. Das nächste ist, wie gesagt, das ist jetzt das, was ich mal am Wochenende gesucht habe. Ich habe es von den Dresden auch schon gesagt, sie sollen auch mal noch rumgucken, ob sie was finden. Das ist halt auch mit als grober Anhaltspunkt, aber wie gesagt, es ist halt auch eine Sache erstmal zu entscheiden, nehme ich ein Ladenlokal oder nehme ich bloß ein Büro, weil Büros kriegst du halt doch ein bisschen günstiger als so ein Ladenlokal. Da gibt's auch nochmal viele, die, sagen wir mal, mehr in der Innenstadt liegen. Wenn du natürlich weiter nach raus in die Außenbezirke gehst von Dresden, ja, dann kriegst du das schon, aber ob uns das was hilft, ist die nächste Frage. Und ein Ladenlokal mehr in der vierten oder fünften Reihe nutzt ja auch nichts, da kommt auch keiner vorbei. Okay, gut. Machen wir das erstmal so, jeder Präferenz eintragen, Präferenzen weiterleiten. Falls die Dresdner was finden, dann werden die dann noch dementsprechend ergänzen. Und denke, das reicht erstmal. Auf jeden Fall haben wir erstmal einen Mietvertrag, wenn wir das wollen, bis mindestens Ende April. Wenn jetzt keiner von euch will, dass ich da jetzt mal vorzeitig aktiv wäre, um das zu kündigen, dann würde ich das auch nie machen, um uns da jetzt nie zusätzlich Druck zu geben. Gut. Alles klar. Dann haben wir unter Sonstiges noch Politik für Menschen mit einer geistigen Behinderung. Schreibt Robert, dass das noch offen ist. Gut. Alles klar. Und dann habe ich als Landesparteitagsbeschluss gefunden, dass wir mit Liquid Erfurt zusammenarbeiten wollen. Da die Frage, da wurde das letzte Mal auf dich verwiesen, Marc, weil du da Kontakt hast oder die Leute eventuell schon kennst, habe ich geguckt, das scheinen ja auch teilweise Piraten zu sein. Das sind Piraten, aber der Preisendörfer hat ja dafür gesorgt, soweit ich weiß, dass Liquid Erfurt einen Beschluss gefasst hat. Ich denke zumindest, die haben ihn gefasst. Er lag als Antrag vor von Preisendörfer. Also der ist, weiß ich nicht, ob der auch Mitglied bei Liquid Erfurt ist, aber der war ja bei unserer Landesmitgliederversammlung in Chemnitz da. Der Antrag geht dahin, dass Liquid Erfurt alle Gliederungen der Piraten anfragt, ob sie sich daran beteiligen möchten, außer den Landesverband Sachsen. What? Ja, ja. Preisendörfer ist aufgrund der Anwesenheit vom Sör und, keine Ahnung, mir nicht ganz klarer Dinge aus den Antworten, die ich auf irgendwelche Fragen gegeben habe, zu dem Schluss gekommen, mit den Sachsen brauchen wir gar nicht erst wieder zu reden, die machen uns das Ding nur kaputt. Also, das ist meine Interpretation zumindest. Und ja, einen solchen Beschluss gab es, davon wurde ich in Kenntnis gesetzt von Leuten, die das mitgekriegt haben. Ob die den tatsächlich so verabschiedet haben, musst du in den Protokollen bei Liquid Erfurt nachgucken. Ich habe mich jetzt nicht weiter drum gekümmert. Also ich habe in SMV-Verhandlungen gefunden, aber das ist schon ein älteres Protokoll von dem, nämlich vom November. Da steht MV Piraten Sachsen, Anträge zur Weiterführung einer SMV und Beginn der Verhandlungen mitten uns wurden angekündigt. Steht da erstmal als Info drin. Genau, und kurz, also es war wenige Wochen nach unserer LMV, also Ende November, Anfang Dezember, ich glaube noch im November, gab es auch Tweets drüber vom Preisendörfer. Frag dir doch mal selber, was er sich dabei gedacht hat. Also, und in dem aktuellen Vorstandsprotokoll steht, Warum auch immer. SMV-Verhandlung, Piraten Sachsen, bisher keine Rückmeldung. Ich habe keine Anfrage erhalten. Ich auch nicht. Es gab keine Anfrage von Seiten von denen. Du kannst das gerne übernehmen. Ich glaube, ich habe genug andere Bausteine gerade im Moment. Jo, also ich würde die mal anschreiben, gerne. Scheinbar scheinen die uns ja auf dem Schirm zu haben. Also Liquid Erfurt an sich, also zum Beispiel der @cbeuster im Twitter, mit dem hatte ich ja mal telefoniert, der war recht zugänglich. Wenn ich dir eine Empfehlung geben darf, Preißendörfer ist mit Vorsicht zu genießen. Ja. Es gibt da zwei Sachen. Die eine ist der Betrieb der SMV durch die, was ich nicht glaube, dass sie das handeln können. Meine Meinung. Das zweite ist eine Mitgliedschaft bei denen. Nein, wir gehen nicht in einen Verein als Mitglied. Schon alleine nicht wegen ihrer Satzung. Die Satzung sagt aus, im Groben, ich habe sie mir angeguckt, dass du jederzeit rausgewirkt wirst, wenn du, wenn da die Mehrheit der Meinung ist, dass du versuchst, diesen Verein für deine eigenen Zwecke zu benutzen. Mit da einigen Mehrheitsverhältnissen da drin fliegen wir da jederzeit raus. Es gibt auch keinen Grund, solange wir die SMV nicht bei denen betreiben, zu sagen, wir werden dort Mitglied, um dort besser zu sehen, was man mit unserer SMV tut, um das besser kontrollieren zu können. Es gibt dort keinen Grund, dort Mitglied zu werden. So, und ansonsten dürften wir das nicht. Also es wäre der einzige darf Grund für uns, bei einem anderen Verein wirklich Mitglied zu werden, der nicht eine Jugendorganisation ist oder eine parteinahe Stiftung oder sowas, wäre das, wenn wir argumentieren können, wir wollen dann halt, die betreiben unsere Online-Mitgliederversammlung, damit wir besser kontrollieren können, was damit abläuft mit den technischen Sachen, um dort Mitglied zu werden. Ansonsten ist das nicht drin. So. Brauchen wir nicht drüber zu reden. Und dass die das können, bezweifle ich halt stark. Und nochmal so ein Desaster, wie wir es mit dann zum Schluss mit Flexi hatten, brauchen wir nicht. Okay, aber unsere Mitgliederversammlung hat erstmal beschlossen, dass wir mit denen zumindest Kontakt aufnehmen sollen. Das können wir ungemein machen. Dann ja, mach das mal bitte. Ich habe mich tatsächlich bei denen nach dem Antrag für den Preißendörfer nicht nochmal gemeldet. Also mir wäre es lieb, wenn du das übernehmen könntest, Micha. Jo, ich schreibe es auf jeden Fall mal an. Und ja, mal gucken, was dann einfach als Antwort kommt. Wie gesagt, sie haben es in der aktuellen Vorstandssitzung mal kurz besprochen. Wie gesagt, der @cbeuster @cbeuster heißt er, glaube ich, im Twitter. Das war meines Erachtens nach der Typ, mit dem ich irgendwann mal eine Viertelstunde telefoniert hatte vor einer Weile. Kurz vor unserer LMV. Ja, die Berliner machen auch wieder Druck, dass die mit denen jetzt langsam verhandeln. Wir können erwarten, was die Berliner tun und was da bei denen rauskommt. Die haben ja nicht so einen guten Datenschutzbeauftragten wie wir, oder? Ich glaube, in Thüringen ist es der SOR grundsätzlich. Nein, Berlin. Berlin hat ja denselben Beschluss, die haben ja auch einen weiteren. In Berlin ist es definitiv der Sir und der war damit da nicht so ein richtiger Freund, aber das hängt vor allem an der Art, also der Preißendörfer, ein Brandenburger Ex-Pirat, der sehr viel Dinge in Brandenburg kaputt gemacht hat, wie zumindest manche Brandenburger sagen, der hat den Antrag für die Berliner LMV geschrieben. Und die Berliner LMV hat den halt so angenommen. Und der Sir ist mal kurz explodiert, als er das mitgekriegt hat. Weil das Ding ist datenschutztechnisch natürlich wieder absolut nicht haltbar. Und ich glaube, den Fuck-up hatten wir in Sachsen jetzt lang genug. Also das ist halt auch so ein Ding, Micha, wenn du mit denen Kontakt aufnimmst, das, was der Preißendörfer den einflüstert und was der gerne hätte, funktioniert datenschutztechnisch halt so nicht wirklich. Und ich bin mir nicht sicher, dass Liquid Erfurt sich da richtig wehrt oder dass der Einfluss da keinen Erfolg hat. Also nicht, dass wir uns nochmal so ein Fuck-up einhandeln, weißt du? Da musst du schon tatsächlich echt vorsichtig sein. Ich würde gerne irgend sowas mit denen betreiben. Ich hatte auch dem Bolster damals am Telefon gesagt, wie sieht's denn aus? Wir hätten vielleicht grundsätzlich diese und jene Anforderungen, hatte ich ganz grob beschrieben. Und da hat der mir schon gesagt, naja, ich weiß nicht, ob wir dafür die Ressourcen haben, wir haben nur einen Programmierer. Und naja, musst du mal ein bisschen rauskitzeln, was die tatsächlich für Ressourcen haben, was das tatsächlich für Kosten verursachen würde und wie deren SMV momentan so aufgestellt ist, also damit man das auch datenschutzrechtlich vielleicht bewerten kann. Jo, vor allem Letzteres könnte uns ja, siehe laufendes Verfahren, immer noch nie abgeschlossen, ja auch wieder auf die Füße fallen. Naja, das würde ich ohne Thomas auf jeden Fall nie auf die Reihe kriegen. Also erstmal, also auf jeden Fall erstmal anfragen, weil ich habe jetzt im Protokoll gelesen, dass sie uns angeblich angefragt haben. Das würde ich erstmal als Ansatz nehmen und dann mal schauen, wie sie sich rückäußern. Und danke mal für den Hinweis, weil den Jörg kenne ich auch und ja, alles andere als einfach zu handhabende Person, würde ich mal behaupten. Wundert mich aber, wie der da hinkommt, aber na gut, wege. Na, mit seinem Glitzer-Kollektiv, das eine Klarnamens-SMV in der Satzung stehen hat, wo du schon bei Eintritt dafür zustimmst, dass du dort mit Klarnamen alles machst. So. Was angeblich der brandenburgische Datenschutzbeauftragte, also die Aufsichtsbehörde, abgenickt hat. Da habe ich ihn nach Papieren gefragt, die habe ich nie gekriegt. Alles klar, gut. Gut, dann verstehe ich wenigstens den Zusammenhang. Alles klar. Gut, wie gesagt, hatte ich nur mal beim Durchforsten gefunden. Würde ich mir dann mal mit reinschreiben in meine Aufgaben. Ja, den Antrag fürs öffentliche Pad würde ich mal zurückziehen. Moritz hat Zugriff auf die Mails. Moritz, du hast was anderes behauptet? Ich habe inzwischen Zugriff auf die Mails. Ende November, oder? Auf Mails? Das war, glaube ich, doch erst dieses Jahr. Ich dachte seit November, aber wann haben wir das genau gemacht? Ich weiß es nicht genau. Und was geht's denn gerade? Abgesehen davon, der richtige Weg, wenn es irgendwas zu Mails gibt, ist nicht ein Ticket innerhalb des Landesvorstandes aufzumachen, sondern ein Ticket Richtung support@it-piratenpartei zu schicken. Dort gibt es mindestens 5 Leute, die das können und dürfen und da wäre dir auch relativ schnell geholfen worden, beziehungsweise auch gesagt worden, dass Weiterleitungen an GMX nicht geschaltet werden. Gut, wollte ich in dem Fall explizit auf gar keinen Fall machen, weil in dem Kontext eine persönliche Information stand, hätte ich dann trennen müssen. Naja, DSV müsste von Reik natürlich auch noch eine gültige vorliegen, bevor das gemacht werden kann, ne? Also jo. Grundsätzlich. Weil die persönliche Information war da über den bisherigen, was da halt noch drin steht, oder ja, gibt ja den Bezug dazu. Die Begründung musst du ja da nicht reinschreiben. Einfach nur, es gibt einen Beschluss des Landesvorstandes, die E-Mail-Adresse soll so und so geschaltet werden. Aber wir bräuchten eine DSV von Reik und Reik kann von mir die Zugangsdaten zu diesem Ormuts-Piraten-Account kriegen, beziehungsweise von irgendeinem der Supporter. Das können nämlich auch andere Leute außer mir. Aber GMX geht halt nicht. Also Zugang auf das vorhandene Mail-Postfach, das wäre wahrscheinlich das geringste Problem, wenn das DSV-Häkchen in der Mitgliederverwaltung gesetzt ist, was die Supporter sich dann von anderer Stelle holen, diese Informationen. Würden Sie das sofort machen? Wenn das nicht gesetzt ist, dann machen Sie es halt nicht. Das heißt, das sollten wir vielleicht nochmal nachfragen, weil ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass Reik gerade eine gültige Datenschutzverpflichtung hat. Hallo? Weißt du, ob er das hat? Nee, oder? Und passt jetzt so nie rein. Hallo, müsstest du es nachgucken können. Jo, müsst du anrufen. Andro kann das nachgucken, weil Andro sich die Zeit genommen hat, das alles zu digitalisieren, ja. Dann schau doch mal. Äh, Die ist 2 Jahre alt. Ne, hat ich angenommen. Gut. Aber das macht eigentlich nichts. Er hat eine gültige. Die ist nämlich immer gültig, wenn er sie einmal hat. Und deswegen kann das Häkchen dort rein. Punkt. Und er müsste schon drin sein, weil er denn den Shop ja schon lange hat. Also warum das schon wieder nicht da drin ist, erschließt sich mir schon nicht. Das Häkchen hätte schon längst drin sein müssen. Ich höre das jetzt alles einfach mal nicht. Und Micha, tu mir einen Gefallen, leite die Mail einfach nochmal an die Supportadresse weiter und dann wird das auch jemand tun. Aber das Häkchen muss vorher gesetzt sein. Gut, hat denn ansonsten noch jemand etwas für den geschlossenen Teil? Ich habe was. Geschlossenen gibt es noch mal was zu bereden. Ja. Gut, dann 1:30 offizielle Zeit für unsere Pause. Ich würde den öffentlichen Teil hiermit beenden. Und wir sehen uns dann in 10 Minuten wieder zum geschlossenen. Bis dann.